Die folgende Geschichte vom Rias am 24.12.1975 ausgestrahlt, nannte Hans Fallada damals bei uns daheim. Eine Erzählung aus dem alten Berlin. In Berlin halten die Weihnachtsbäume zeitig ihren Einzug auf Straßen und Plätzen. Dann fangen wir Kinder an, Vater zu drängen, dass er auch einen Baum besorgt. Und zuerst verschanzt sich Vater dahinter, dass das überhaupt nicht seine Sache sei, sondern die des Weihnachtsmanns. Natürlich kommt er damit bei uns nicht mehr durch. Selbst mein kleiner Bruder Ede glaubt nicht mehr an diese Figur, seit beim letzten Fest Herrn Markuleitz, unseres Portiers, Schuhe unter Vaters umgedrehten Gehpelz erkannt wurden. Nein, Vater soll machen und einen Baum kaufen. Auf dem Winterfellplatz gab es die schönsten. Von nun an kam Vater fast alltäglich mit neuen Geschichten über Weihnachtsbäume heim. Und diese Geschichten klangen so echt mit ihren drastischen Berolinismen, dass wir immer sicherer wurden, Vater war wirklich auf der Suche nach einem Tannenbaum, hatte aber noch keinen gefunden. Und das Fest zog näher und näher. Unser Drängen wurde heftiger. Aber nun wurde Vater plötzlich gleichgültig. Er habe diese ewige Lauferei nach Tannenbäumen satt. Sie würden auch noch immer teurer. Nein, nun werde er bis zum 24. Dezember warten. Wenige Stunden vor dem Heiligen Abend gingen die Händler immer mit ihren Preisen herunter, um den Rest loszuwerden. Freilich, riskiere man, dass dann alles fort sei. Aber er, Vater, nehme lieber ein solches Risiko in den Kauf, als dass er Wucherpreise zahle. Wenn Vater so redete, schielte ich immer nach den Fältchen um seine Augen. Sie waren im Allgemeinen sicherer Anzeiger für Ernst oder Scherz. Aber Vater wusste selbst sehr gut, dass solche Anzeiger in seinem Gesicht saßen, beherrschte oder verbarg sie. Kurz, er brachte uns alle in Unsicherheit. Wir suchten die ganze Wohnung ab. Wir stiegen auf den Boden und in den Keller. Wir fanden keine Tanne. Wir verzweifelten. Also war es ausgemacht und beschlossen, Vater würde den Baum erst wenige Stunden vor der Bescherung kaufen. Wir waren von Angst erfüllt. Mit Kummer sahen wir die Bestände an Weihnachtsbäumen dahinschwinden. Wir flehten Vater an. Aber Vater schien unerbittlich. Dafür hatte er ein neues Spiel erfunden. Er ließ uns unsere Geschenke raten. Jeder bekam ein Rätsel auf wie dieses. Es ist rund und aus Holz. Aber es ist auch eckig und aus Metall. Es ist neu und doch über 1000 Jahre alt. Es ist leicht und doch schwer. Das bekommst du zu Weihnachten, Hans. Ach, da konnte man lange raten. Mutter zwar schrie manchmal weh und ach, das ist ja zu leicht, Vater. Das muss er ja raten. Du nimmst ihm ja die Vorfreude. Aber Vater war seiner Sache sicher. Und ich erinnere mich wirklich nicht eines einzigen Males, dass ich ein Geschenk erraten hätte. Unter all diesen Vorbereitungen nahte das Fest. Am 24. Dezember stand Vater ungewohnt früh auf und zog sich mit Mutter ins Weihnachtszimmer, wie nun sein Arbeitszimmer hieß, zurück. Über Weihnachten ruhte alle Arbeit bei ihm. Da wollte er seine Familie ganz für sich haben. Für alle Fälle versuchten wir die Schlüssellöcher, trotzdem wir Vaters Vorsicht kannten. Er verhängte sie immer zuerst. Geheimnisvoll verdeckte Gegenstände wurden durch die Wohnung getragen. Alle lächelten. Sogar die maisbrummige Minna, unsere Köchin. Der Vormittag ging für uns Kinder noch so einigermaßen hin. Meist waren wir mit unseren Geschenken für Eltern und Geschwister noch nicht fertig. Mit Eifer wurde Laub gesägt, Kerb geschnitzt, Spruch gebrannt, gehäkelt und gestrickt und was es da alles sonst noch für Beschäftigung gab, durch die man in damaligen Zeiten die Wohnung immer mit Scheuel und Gräuel anfüllte. Zum Mittagessen gab es immer Rindfleisch mit Brühkartoffeln. Mutter vertrat den Standpunkt, dass wir uns noch früh genug den Magen verderben würden und vorher nicht einfach genug essen könnten. Nach dem Essen aber stieg unsere Spannung so sehr, dass wir eine Pest wurden. Aus lauter Kribbeligkeit und Erwartung brachen ständig Streitigkeiten zwischen uns aus. Für die letzte Viertelstunde vor der Bescherung scheuchte Vater auch Mutter aus dem Weihnachtszimmer. Er baute ihr rasch noch seine Geschenke auf. Und es war sein eifersüchtig verteidigtes Vorrecht, die Lichter am Baum zu entzünden. In fliegender Hast warf Mutter sich in Gala, wobei sie noch uns Kinder auf Sauberkeit und Ordnung prüfte. Nun versammelten wir uns alle erwartungsvoll auf dem Flur. Die Herzen schlugen schneller. Die Hoffnungen wurden immer ausschweifender. Ich ertappe mich dabei, dass ich vor lauter Aufregung die Fäuste fest geballt habe und immerzu vor mich hinflüstere: Au Backe, au Backe, au Backe. Auch Bruder Edes Lippen bewegten sich stumm. Ich weiß schon, er sagt sich noch einmal das Weihnachtsgedicht auf, das er gleich wird deklamieren müssen. Da klingt aus dem Bescherungszimmer eine raue Stimme: Seid ihr auch alle artig? Wir brüllen begeistert: Ja! Die Stimme fragt weiter: Habt ihr euch auch alle die Zähne geputzt? Wir brüllen ebenso begeistert: Nein! Und die Stimme fragt zum dritten Male: Seid ihr denn auch alle fertig? Wir brüllen eiligst wieder ein: Ja! Und fast augenblicklich ertönt das silberne Bimmeln eines kleinen Glöckchens. Sofort nehmen wir Aufstellung. Und zwar ist nach dem Alter anzutreten, was auch genau der Größe entspricht. Wir stehen hintereinander wie die Orgelpfeifen. Nur die zu kurz geratene Minna zwischen Christa und der Mutter stört. Die Tür zum Bescherungszimmer fliegt auf. Eine strahlende Helligkeit begrüßt uns. Geführt von Ede rücken wir im Gänsemarsch ein. Vater am Flügel sitzend sieht uns mit einem glücklichen Lächeln entgegen. Nach geheiligtem Gesetz dürfen wir weder rechts noch links schauen. Wir haben schnurstracks auf dem Baum loszumarschieren und vor ihm Aufstellung zu nehmen. Nach dem Satz: Erst kommt die Pflicht, dann das Vergnügen. Die Pflichterfüllung aber besteht darin, dass Vater nach einem kurzen Vorspiel das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht spielt. Nun setzen wir ein und es wird gesungen. Das heißt, wir sind natürlich nicht wir. Ich brumme nur so mit. Und auch das gebe ich gleich wieder auf. Ich mustere den Baum. Jawohl, es ist doch wieder ein Weihnachtsbaum geworden, wie er sein soll, vom Fußboden bis zur Decke. Vater hat uns also doch wieder reingelegt. Denn diesen Baum hat er bestimmt nicht erst in der letzten Stunde gekauft. Wo er ihn nur so lange versteckt haben mag. Also im nächsten Jahr falle ich bestimmt nicht wieder darauf rein. Der Baum trägt all den bunten Schmuck, den wir seit unseren frühesten Kindertagen kennen. Gold und Silber, bunte Papierketten, allerlei geometrische Figuren in Rhombengestalt, Vielecke, bei denen jede Seite anders bunt ist. Erzeugnisse unserer Pappklebereien an langen Winterabenden. Dazu uralter wächserner Schmuck noch aus Vaters Elternhaus. Zart bemalte Engelchen und vor allem ein Kanarienvogel in grünem Ring, den Mutter jedes Jahr von neuem Verband wissen will. Denn es fehlt ihm die ganze Hinterfront. Aber Vater besteht mit uns Kindern auf seiner Anwesenheit. Er gehört zu unseren Weihnachten. Dazu aber trägt der Baum in Fülle bunte Zuckerringe und Brezeln, schwarze Schokoladenfiguren, vergoldete Nüsse. Siehe da, nichts ist vergessen. Auch die traditionellen Knallbonbons entdecke ich, mit denen wir bei der Baumplünderung Silvesterabend das neue Jahr einschießen werden. Der Gesang ist beendet. Vater tritt in unseren Kreis und sagt ermunternd: Los, Ede, nur Mut. Und Ede fängt nach kurzem Räuspern an, sein Weihnachtsgedicht aufzusagen. Es dauert nicht lange. Und nun bin ich daran. Mein Teil ist die Weihnachtsgeschichte. Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso gerade ich immer dazu kam, an der Weihnachtsgeschichte kleben zu bleiben. Die anderen hatten es mit ihren kurzen Verschen viel bequemer. Ich erledigte meine Geschichte glatt. Und nun sind die Schwestern dran. Gottlob gibt es auch bei ihnen keine Schwierigkeiten. Einmal nämlich war Fiete zu faul gewesen, ein Weihnachtsgedicht zu lernen und hatte einfach das letzte in der Schule gelernte Gedicht als Ersatz geliefert. Es war der schöne bürgersche »Lenore fuhr ums Morgenrot«, worunter ich mir damals »Lenore auf dem Wagen des Sonnengottes um das Morgenrot herumfahren« dachte. Aber so schön dies Gedicht auch sein mochte, es hatte einige Erregung, Tränen, Verzögerung der Bescherung gegeben. Gottlob war heiliger Abend, an dem alles verziehen und vergeben wird. Während die Schwestern aufsagen, schiele ich doch schon nach den Tischen. Ich möchte doch wenigstens sehen, wo mein Tisch steht, damit ich ihn nachher gleich finde. Im vorigen Jahr stand er beim Ofen. Aber beim ersten Umherschauen blendet mich eine solche Fülle von weißen Tischtüchern, Kerzchen, Büchereien, bunt lackierten Zeug auf jedem Tisch, dass ich überhaupt keine Einzelheiten sehe. Und schon ist Vater hinter mir, dreht meinen Kopf wieder zum Baum und flüstert: »Willst du wohl mal nicht schielen? Alle Geschenke fliegen fort, wenn du schielst.« Das glaubte ich nun freilich nicht mehr. Aber es schien mir doch weise, Vaters Aufforderung zu folgen. Gottlob ist unsere jüngste, Itzenblitz genannt, jetzt endlich auch fertig. Was hat sie eigentlich aufgesagt? Ich habe kein Wort gehört. Nun gehen wir bei allen umher, allen wünschen wir ein fröhliches Weihnachtsfest, von den Eltern bekommen wir einen Kuss und nun ertönt endlich, endlich, endlich der Ruf und jetzt sucht sich jeder seinen Tisch. Ein Augenblick Verwirrung, Durcheinanderlaufen und Stille, tiefe Stille. Jeder steht fast atemlos vor seinem Tisch. Noch wird nichts angefasst, nur geschaut. Also, da ist er nun wirklich, der lang ersehnte Anker-Brückenbaukasten. Endlich werde ich Cäsar seine Brücke über den Rhein schlagen lassen können. Und da steht Hagenbecks Leben mit meinen Tieren. Und daneben, wahrhaftig, ein Nansen, das Unvergessliche durch Nacht und Eis. Ach, ich werde zu lesen haben in diesen Weihnachtstagen. Und da, in runden Holzschachteln, römische Legionen, Germanen und wirklich auch griechische Streitwagen. Ich atme tief auf. Gott, ist das alles schön. Sie sind alle so gut zu mir. Und ich bin oft so ruppig. Aber von jetzt an wird alles ganz anders werden. Ich will Ihnen nur noch Freude machen. Und die Stille im Bescherungszimmer ist einem freudigen Lärm gewichen. Überall wird gezeigt, gerufen. Schon wird hin und her gelaufen. Die Schwestern haben einen ersten Überblick gewonnen und sind nun neugierig. Vater und Mutter lassen sich bald an diesem, bald an jenem Tische sehen. Mutter besteht darauf, dass wir auch das Nützliche würdigen. Neue Unterhosen oder ein Anzug. Aber das Nützliche ist uns egal. Unterhosen hätten wir sowieso haben müssen. Unterhosen sind nicht Weihnachten, aber römische Bleisoldaten sind es. Ein bunter Teller ist es, der überquillt von Süßigkeiten. Mit scharfem Blick mustere ich die Anzahl der Apfelsinen und Mandarinen auf dem Teller. Es sind beruhigend wenig. Die Hauptsache besteht aus guter, solider Leckerei zum Magenverderben. Und als Reserve ist ja da immer noch der Weihnachtsbaum mit seinem Behang. Es ist zwar verboten, an seine Süßigkeiten vor Silvester, vor der Plünderung zu gehen, aber jedes Stück kennt Vater doch nicht. Und in der Weihnachtszeit sind alle Verbote gelockert. Das Ergebnis war regelmäßig, da die Geschwister ebenso dachten, dass am Silvesterabend die Vorderseite des Baumes einen freilich nur spärlichen Paradebehang aufwies. Die Rückseite aber war ratzekahl, worüber sich Vater ebenso regelmäßig ärgerte. Aber nur mäßig. Nur weihnachtlich. Haben wir nun alles gesehen? Können wir nun anfangen mit Spielen und Naschen und Lesen? Nein, denn nun fängt die Bescherung noch einmal an. Wir haben ja so viele Tanten und Onkel. Was die sich zum Weihnachtsfest für uns ausgedacht haben, liegt noch säuberlich verpackt in Paketen, wie sie der Postbote brachte, unter Vaters Schreibtisch. Wir versammeln uns um Vater. Es fängt nun an die Bescherung nach der Bescherung. Die Festfreude in der Festfreude. Aber es geht nicht so schnell, denn bei Vater muss alles ordentlich zugehen mit Bedächtigkeit. Er nimmt das erste Paket, er verkündet von Tante Hermine und Onkel Peter. Und vorsichtig fängt er an, den Bindfaden aufzuknoten. In diesem Hause darf nie ein Bindfaden aufgeschnitten werden. Alles wird geknüppert und sei es aus noch so viel Enden gestückt, mit dicken Knoten verunziert. Zapplich sehen wir Kinder zu. Der Knoten will ja gar nicht aufgehen. Aber Vater hat die Ruhe, wenn wir sie nicht haben. Kunstvoll schlingt er jetzt aus dem abgelösten Bindfaden ein Gebilde, das wir den Rettungsring nennen. Ede, den Bindfadenkasten, ruft Vater, und Ede trägt ihn herzu. Der Rettungsring wird zu anderen schon Gesammelten gelegt, bereit zur nächsten Benutzung. Das Packpapier wird methodisch zusammengelegt und der darunter sichtbare Karton ist noch einmal verschnürt. Ach, wir Kinder verzweifeln fast vor Ungeduld. Nochmaliges Knüppern und Zusammenrollen. Nun aber wird der Deckel vom Karton abgenommen und auf dem weißen, alles verhüllenden Seidenpapier liegt der Weihnachtsbrief. Ein nochmaliger langer Aufenthalt. Erst wird der Brief vorgelesen, ehe das Paket ausgepackt wird. Und manche Briefe sind sehr lang. Fast ebenso lang wie langweilig, finden wenigstens wir Kinder. Aber endlich ist es dann doch soweit. Es wird ausgepackt, es wird verteilt. Die einen freuen sich, die anderen versuchen, ihre Enttäuschung zu verbergen. Es ist oft nicht leicht für die Onkel und Tanten, das Rechte zu treffen. Die uns länger nicht besucht haben, halten uns noch für die reinen Babys. Sie haben ja keine Ahnung, wie wir zugenommen haben an Weisheit und Verstand. Der leere Karton wird beiseite gesetzt, die Geschenke zu den Tischen getragen und nun kommt ein neuer Karton an die Reihe. Von Onkel Albert, verkündet der Vater. So geht es langsam durch 10 oder 12 Pakete. Unsere Geduld wird auf eine harte Probe gestellt. Aber vielleicht ist es gerade das, was Vater mit dieser übertriebenen Langsamkeit erreichen will. Wir sollen warten lernen. Schließlich ging auch das Paketeauspacken zu Ende. Unsere Tische konnten schon alle Geschenke nicht mehr fassen. Sie wurden schon darunter gesetzt. Und ganz ehrlich, seufzte ich einmal, ach, es ist ja alles viel zu viel. Meine Eltern seufzten auch und dachten dasselbe. Es kam eben durch die ausgebreitete, geschenkfreudige Verwandtschaft. Die Eltern waren gar nicht für die übertriebene Schenkerei. Sie hielten sich in ganz bestimmten Grenzen. Für jedes Kind hatte Vater eine Summe ausgeworfen, die Mutter bei ihren Einkäufen nicht überschreiten sollte. Darauf sah Vater sehr. Diese kleine Pedanterie Vaters hat einmal meinem Bruder Edo und mir ein ganzes Weihnachtsfest verdorben. Das kam so. Ich hatte mich dem Drama zugewendet und hatte mir ein Puppentheater gewünscht mit der Dekoration zum Freischütz. Schon lange, ehe Weihnachten war, hatte ich mir ausgedacht, wie wunderbar ich die Wolfsschlucht ausstatten wollte. Der Mond sollte transparent gemacht werden und mittels einer hinter ihm angebrachten Kerze richtig scheinen. Auch war bereits im Voraus Magnesium für Blitze beschafft. Eder hatte sich Bleifiguren zum Robinson Crusoe gewünscht. Schon beim Aufsagen der Gedichte hatte ich die ragende Proszeniumswand des Puppentheaters entdeckt und mein Herz war freudig bewegt. Sobald wir das Aufsagen hinter uns hatten, stürzte ich zu meinem Theater. Jawohl, da war es. Und gerade die Dekoration zur Wolfsschlucht war aufgestellt. Ich betrachtete sie, starr vor Entzücken. Sie übertraf alle meine Erwartungen. Da aber war Vater hinter mir und sagte, »Nein, Hans, das ist nicht dein Tisch. Das ist Edes Tisch. Du bekommst den Robinson Crusoe.« Und als er mein bestürztes Gesicht sah, setzte er erklärend hinzu, »Sieh mal, Hans, du bist beim letzten Weihnachtsfest ein bisschen zu gut weggekommen und der Ede zu schlecht. Das Puppentheater ist viel teurer als die Bleifiguren. Das muss also Ede bekommen.« Und er führte mich von der Wolfsschlucht fort zu dem albernen Robinson. Wie gesagt, ein völlig verdorbenes Fest. Wir Brüder konnten schlecht unsere Enttäuschung verbergen, wollten es wohl auch gar nicht und rührten unsere Geschenke überhaupt nicht an. Dafür schielten wir umso intensiver zum Tisch des anderen. Mein guter Vater sah das wohl und fing an, sich erst gelinde, dann kräftig zu ärgern. Ein paar energische Scheltworte konnten unsere Festfreude auch nicht heben. Schließlich bekamen wir den dienstlichen Befehl, gefälligst nicht zu maulen, sondern mit unseren Geschenken zu spielen. Wir taten es mit so herausfordernder Lieblosigkeit, dass Vater uns zornentbrannt ins Bett steckte. Manchmal verlor er eben auch die Geduld und hatte nun auch sein verdorbenes Fest. Oft bin ich später gefragt worden, warum wir Brüder die Geschenke nicht einfach nach dem Fest untereinander austauschten. Aber wer so fragt, kennt unseren Vater nicht. Gerade weil wir am Festabend gemuckst und getrotzt hatten, sah er darauf und kontrollierte es auch, dass nach seinem Befehl gehandelt wurde. So gütig und geduldig er auch war, so empfindlich war er doch auch gegen jede Auflehnung. Und wo er gar etwas wie Gehorsamsverweigerung spürte, wurde er unerbittlich. In solchen Fällen war er dann auch taub gegen alle Fürbitten der Mutter, die nach Frauenart nicht viel von Prinzipien hielt, sondern lebensklüger vom einzelnen Fall ausging. Für Vater war die Sache sehr einfach. Ich hatte das vorige Mal zu viel bekommen, also bekam ich jetzt wenig. Das musste der Dümmste verstehen. Auf den Gedanken, dass es uns Kindern ganz gleich war, wie viel Geld ein Geschenk kostete, ist er leider nicht gekommen. Für Ede war das teure Puppentheater nicht eine Mark wert, der Robinson aber viele Hunderte. Wenn man Freude überhaupt in Geld ausdrücken kann. Es waren dies eben die Schattenseiten von Vaters großer Sparsamkeit und Genauigkeit. So krass wie in diesem einen Falle haben wir sie freilich sonst nie zu fühlen bekommen. Aber ich weiß doch noch, dass es manchmal kleine Differenzen zwischen Vater und Mutter wegen des Haushaltsgeldes gab. Mutter war mit den Jahren eine wahre Künstlerin geworden, sich einzurichten. Aber Vater hatte sich einen Jahresvoranschlag gemacht, in dem alles bis auf das Kleinste berücksichtigt war. Im Monat war so und so viel vom Gehalt zurückzulegen. Jede Nachforderung zwang ihn nun, seine Pläne umzustoßen, zur Bank zu gehen, vom Ersparten etwas abzuheben. Alles Dinge, die ihn aufs Äußerste beunruhigten. »Wir wollen doch vorwärts kommen«, klagte er dann. Wenn Mutter dann antwortete, so müssten wir eben auf Logierbesuch verzichten, blieb er dabei, es müsse sich doch einrichten lassen. Wo 6 satt würden, fänden auch 7 ihr Brot. Ein Satz, dessen Richtigkeit jede Hausfrau bezweifelt. Wahrscheinlich infolge dieser genauen Rechnerei von Vater hatte sich bei uns Kindern der Mythos gebildet, Vater habe seit unserer Geburt jeden Pfennig für jedes einzelne von uns angeschrieben. Und wer mehr als die anderen bekommen habe, dem werde das dermaleinst vom Erbteil abgezogen. Dieses sagenhafte Kontobuch spielte in den Gesprächen und Gedanken von uns Kindern eine große Rolle. Es hatte aber sein Gutes. Wir wurden nie neidisch aufeinander. Bekam Fiete ein neues Kleid und paradierte damit vor Itzenplitz, so sagte die nur wegwerfen, das wird dir ja doch von deinem Erbteil abgezogen. Fiete antwortete dann zwar, na lass doch, das ist ja noch so lange hin. Aber es dämpfte doch den Stolz. Wenn wir fertig beschert und ausgepackt hatten, ging es zum Essen. Wir Kinder freilich folgten an diesem Abend nur ungern dem Ruf zu Tisch. Wir hätten viel lieber weiter mit unseren Spielsachen gespielt und unseren Hunger von den bunten Tellern gestillt. Aber es wurde natürlich nicht geduldet. In weiser Voraussicht gab es am heiligen Abend stets Heringssalat. Mutter meinte, vor so viel Süßigkeiten sei etwas Saures das Beste. Schließlich aßen wir doch alle mit gesundem Appetit von den vielen schönen Sachen und die Begeisterung schlug hohe Wellen. Immerzu wurde davon gesprochen, was jeder von seinen Geschenken besonders mochte. Ein Kind ließ kaum das andere zu Wort kommen. Jedes wollte den Eltern etwas von seiner Freude erzählen. Aber vor allem wurde Vater gefragt, was denn nun seine Rätsel zu bedeuten hätten. Ich hatte die Lösung des meinen auf dem Tisch nicht finden können und bildete mir nun ein, Vater habe noch ein besonderes Geschenk in der Hinterhand. »Das ist doch so leicht, Hans«, sagte Vater. »Deine Zinnsoldaten sind eckig, aber die Schachtel um sie ist rund. Sie ist auch leicht und die Soldaten sind schwer. Römische Legionäre hat es vor 1000 Jahren gegeben und doch besitzt du sie heute. Na, das zu raten war doch wirklich kein Kunststück, Hans.« Und das fand ich nun auch. Dann kam noch der lange Abend, an dem wir bis 10 aufbleiben durften. Während wir uns mit unseren Sachen abgaben, Itzenblitz las natürlich schon, als müsse sie ihre sämtlichen Bücher noch an diesem Weihnachtsabend durchrasen, saß Vater am Flügel und spielte einiges von den neuen Noten durch, die Mutter ihm geschenkt hatte. Mutter aber erschien nur zu kurzen Besuchen im Bescherungszimmer, denn in der Küche wurde noch gewaltig gearbeitet. Die weihnachtliche Gans für den nächsten Tag wurde vorbereitet und überhaupt so viel wie möglich vorgekocht, denn die Mädchen sollten es in den beiden nächsten Tagen auch leichter haben. Dann ging es ins Bett. Bücher mitzunehmen war verboten, aber irgendein besonders geliebtes Spielzeug durfte sich jedes auf den Stuhl vor seinem Bett stellen. Und dann das Erwachen am nächsten Morgen. Dies Gefühl, aufzuwachen und zu wissen, heute ist wirklich Weihnachten. Noch im Hemd schlich man in die Weihnachtsstube. Aber so früh man auch kam, meistens war schon ein anderes da. Da saß man denn, fror ein bisschen, denn es war noch nicht geheizt, und betrachtete mit ruhigem Besitzerstolz die neuen Schätze. Dazu wurde von den Tellern genascht. War man aber ganz schamlos, schlich man auch schon an die Rückseite des Baumes und schonte die eigenen Vorräte. Am Vormittag, dann ging das Besuchen los. Alle Jungen besuchten einander, alle Mädchen besuchten einander. Es war ein ständiges Kommen und Gehen, ein ohrenbetäubendes Geschnatter. Offiziell erfolgten diese Besuche, um einander ein frohes Fest zu wünschen. In Wirklichkeit wurden die Geschenke angesehen, verglichen, gebilligt oder verworfen. Der arme Vater aber war ohne bleibende Stätte. Er trug es mit Sanftmut und sah nur selten und kurz in seine Akten. Der zweite Weihnachtstag verlief schon nicht mehr ganz so ungetrübt, denn der Vormittag musste den ersten Dankbriefen gewidmet werden. »Man kann nicht früh genug damit anfangen«, sagte Vater mahnend. »Sie haben euch ja pünktlich zum Weihnachtsfest die Pakete gesandt. Nun dankt ihnen auch pünktlich und wünscht ihnen Glück zum neuen Jahr.« Ach, diese Dankbriefe waren eine schreckliche Quälerei. Wir erfuhren es wieder mal, dass es kein ganz reines Glück auf Erden gäbe. 10 bis 12 Pakete bekommen zu haben, war sehr angenehm gewesen. Aber nun bedeutet das für jeden von uns 10 bis 12 Dankbriefe. Ich entwickelte hohe Fähigkeiten, meine Buchstaben sehr groß zu schreiben. Auch schrieb ich der ganzen Verwandtschaft den gleichen Brief, immer von der Besorgnis erfüllt, sie könnten es doch merken. Ich hatte so die Idee, die Onkel und Tanten tauschten diese wertvollen Schriftstücke untereinander aus. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven, heute mit Weihnachtsgeschichten. Sie hörten Damals bei uns daheim, eine leicht gekürzte Erzählung von Hans Fallada, gelesen von Willi Rose.